drei Sterne, zwei Lippen rot wie Blut, zwei Grübchen in den Wangen, die stehen dir so gut. Dazu helles Lachen, ein Herz voll Sonnenschein. Das kann ja nur, ja, das kann ja nur mein Schwarzwaldmädel sein. Liebe kleine Schwarzwaldmarie, dir bleib ich treu und vergesse dich nie. Liebe kleine Schwarzwaldmarie, dir vergesse ich nie. Das schönste Mädel, das es im Schwarzwald gibt. Drum will ich bei ihr bleiben, ich bin ja so verliebt. Das wird ein schönes Leben an ihrer Seite sein. Ich freu mich so, ja, ich freu mich so auf das Glück mit dir allein. Liebe kleine Schwarzwaldmarie, dir bleib ich treu und vergesse dich nie. Liebe kleine Schwarzwaldmarie, dir vergesse ich nie.